Abschnitt 2 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Weckruf 1909. Die Augen auf. Erwachen aus Druck und Zwang und Staat. Ihr Armen und ihr Schwachen, besinnt euch auf die Tat, die ihr dem Herrn den Spaten führt, die Häuser baut, das Feuer schürt. Sehnt ihr euch nicht nach Brot und Land? Den eigenen Spaten in die Hand. Fort mit der Fessel, die euch band. In Reihen, Kameraden, die ihr die Arbeit hasst, mit der man euch beladen, werft von euch eure Last, werft sie, wohin sie fallen mag, schafft selbst euch euren Arbeitstag, pfeift auf des Herren Dienstgebot, nicht ihm, euch selbst backt euer Brot, nicht ihm, euch selbst helft aus der Not. Ans Werk, die Kinder schreien nach Brot und Bett und Kleid, ans Werk, sie zu befreien aus ihrem Weh und Leid. Ans Werk, ihr Männer und ihr Frauen, den Kindern gilt's, die Welt zu bauen. Mensch, fühl dich Mensch und sei kein Hund. Freiheit auf freiem Ackergrund, dem Volk den Boden, schließt den Bund. Ende von Abschnitt 2.